Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber untereinander allein sind, sagen sie, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch, Juden, enthüllt hat, damit sie es vor eurem Herrn als Beweis vorlegen? Begreift ihr denn nicht?